Wilson Pickett, anno 1967, mit You Can't Stand Alone von der LP The Sound of Wilson Pickett. Und diese Platte wurde in den Fame Recording Studios in Muscle Shoals, Alabama aufgenommen. Wilson Pickett selber kommt aus Detroit. George Clinton und seine Kollegen nicht, aber sie zogen Ende der 60er Jahre in die Stadt.